Abschnitt 1 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Kapitel 1. Die drei Geschenke von Herrn D'Artagnan, dem Vater. An dem ersten Montag des Monats April 1625 schien der Marktflecken Meung, wo der Verfasser des Romans Der Rose geboren wurde, in einem so vollständigen Aufruhr begriffen zu sein, als ob die Hugenotten gekommen wären, um eine zweite Rochelle zu machen. Mehrere Bürger beeilten sich, als sie die Frauen die Straßen entlang fliehen sahen und die Kinder auf den Türschwellen schreien hörten, den Kuras umzuschnallen und ihre etwas unsichere Haltung durch eine Muskete oder eine Partisane unterstützend, sich nach der Herberge zum Freimüller zu wenden, vor der sich von Minute zu Minute anwachsend eine lärmige, neugierige, feste Gruppe drängte. Zu dieser Zeit waren die panischen Schrecken gar häufig. Und wenige Tage vergingen, ohne dass die eine oder die andere Stadt in ihren Archiven irgendein Ereignis dieser Art einzutragen hatte. Da gab es adelige Herren, welche unter sich Krieg führten. Da war der König, der den Kardinal bekriegte. Da war der Spanier, der den König bekriegte. Außer diesen stillen oder öffentlichen, geheimen oder geräuschvollen Kriegen gab es Diebe, Bettler, Hugenotten, Wölfe und Lakaien, welche mit aller Welt Krieg führten. Die Bürger bewaffneten sich immer gegen die Diebe, gegen die Wölfe, gegen die Lakaien, häufig gegen die adeligen Herren und die Hugenotten, zuweilen gegen den König, aber nie gegen den Kardinal und den Spanier. Infolge dieser Gewohnheit geschah es, dass die Bürger an genanntem ersten Montag des Monats April 1625, als sie das Geräusche hörten und weder die gelb- und roten Standarten noch die Livrees des Herzogs von Richelieu sahen, nach der Herberge zum Freimüller liefen. Hier angelangt, vermochte jeder, die Ursache des Lärms zu erschauen und zu erkennen. Ein junger Mensch, entwerfen wir sein Porträt mit einem Federzuge. Man denke sich Don Quixote im 18. Jahre. Don Quixote ohne Bruststück, ohne Panzerhemd und ohne Beinschienen. Don Quixote in einem Wams, dessen blaue Farbe sich in eine unbestimmte Nuance von Weinhefe und Himmelazur verwandelt hatte. Langes, braunes Gesicht, hervorspringende Backenknochen, Zeichen der Schlauheit, außerordentlich stark entwickelte Kiefermuskeln. Ein untrügliches Zeichen, an dem der Gascogner selbst ohne Barett zu erkennen ist. Und unser junger Mann trug ein mit einer Art von Feder verziertes Barett, das Auge offen und gescheit, die Nase gebogen, aber fein gezeichnet. Zu groß für einen Jüngling, zu klein für einen gemachten Mann. Und ein wenig geübtes Auge würde ihn für einen reisenden Pächterssohn gehalten haben. Hätte er nicht den langen Degen getragen, der an einem ledernen Wehrgehänge befestigt, an die Waden seines Eigentümers schlug, wenn er zu Fuß war, und an das raue Fell seines Pferdes, wenn er ritt. Denn unser junger Mann hatte ein Pferd. Und dieses Ross war ebenso merkwürdig, als es bemerkt wurde. Es war ein Klepper aus dem Bern, 12 bis 14 Jahre alt, von gelber Farbe, ohne Haare am Schweif, aber nicht ohne Fesselgeschwüre an den Beinen. Ein Tier, das, während es den Kopf im Gehen tiefer hielt als die Knie, was die Anwendung des Sprungriemens überflüssig machte, mutig noch seine 8 Meilen am Tage zurücklegte. Unglücklicherweise waren die verborgenen Eigenschaften dieses Pferdes so gut unter seiner seltsamen Haut und seinem fehlerhaften Gange versteckt, dass in einer Zeit, wo sich jedermann auf Pferde verstand, die Erscheinung der genannten Mähre in Meung, wo selbst sie vor ungefähr einer Viertelstunde durch das Bürgenzi-Tor eingetroffen war, eine allgemeine Sensation hervorbrachte, deren Ungunst bis auf den Reiter zurücksprang. Und diese Sensation war für den jungen D'Artagnan, so hieß der Don Quixote dieser zweiten Rosinante, umso peinlicher, als er sich die lächerliche Seite nicht verbergen konnte, die ihm, ein so guter Reiter er auch war, ein solches Pferd gab. Es war ihm nicht unbekannt, dass dieses Tier einen Wert von höchstens 20 Livrees hatte. Die Worte, von denen das Geschenk begleitet wurde, waren allerdings unschätzbar. »Mein Sohn«, sagte der gaskonische Edelmann in dem reinen Pathos des Byrne, von dem sich Heinrich der Vierte nie hatte losmachen können, »mein Sohn, dieses Pferd ist in dem Hause deines Vaters vor bald 13 Jahren geboren und seit dieser Zeit hier geblieben. Was dich bewegen muss, dasselbe zu lieben. Verkaufe es nie und lass es ruhig und ehrenvoll an Altersschwäche sterben. Und wenn du einen Feldzug mit ihm machst, so schone es, wie du einen alten Diener schonen würdest. Am Hofe, fuhr D'Artagnan, der Vater, fort, wenn du die Ehre hast, dahin zu gehen, eine Ehre, auf die wir übrigens durch unseren alten Adel Anspruch zu machen haben, halte würdig deinen Namen als Edelmann aufrecht, der von unseren Ahnen seit 500 Jahren auf eine ruhmvolle Weise geführt worden ist. Halte ihn aufrecht, für dich und für die Deinigen. Unter den Deinigen verstehe ich deine Verwandten und deine Freunde. Dulde nie etwas, außer von dem Herrn Kardinal und von dem König. Durch seinen Mut, höre wohl, nur durch seinen Mut macht ein Edelmann heutzutage sein Glück. Wer eine Sekunde zittert, lässt sich vielleicht den Köder entgehen, welchen ihm das Glück gerade während dieser Sekunde darreichte. Du bist jung, du musst aus 2 Gründen tapfer werden. Einmal, weil du ein Gaskonier, und dann, weil du mein Sohn bist. Fürchte die Gelegenheit nicht und suche die Abenteuer. Ich habe dich den Degen handhaben gelehrt. Du besitzt einen eisernen Kniebug, eine stählerne Handwurzel. Schlage dich bei jeder Veranlassung, schlage dich, umso mehr als 2 Kämpfe verboten sind und weil es deshalb eines doppelten Mutes bedarf, sich zu schlagen. Mein Sohn, ich habe dir nur 15 Taler, mein Pferd und die Ratschläge zu geben, die du so eben vernommen hast. Deine Mutter wird das Rezept zu einem gewissen Balsam beifügen, das sie von einer Zigeunerin erhalten hat und das die wunderbare Kraft besitzt, jede Wunde zu heilen, die nicht gerade das Herz berührt. Ziehe aus allem Nutzen. Lebe glücklich und lange. Ich habe nur ein Wort beizufügen. Ich will dir ein Beispiel nennen, nicht das meinige. Denn ich bin nicht bei Hof erschienen und habe nur die Religionskriege als Freiwilliger mitgemacht. Ich spreche von Herrn von Treville, der einst mein Nachbar war und die Ehre hatte, als Kind mit unserem König Ludwig dem 13., den Gott erhalten möge, zu spielen. Zuweilen arteten ihre Spiele in Schlachten aus, und bei diesen Schlachten war der König nicht immer der Stärkere. Die Schläge, welche er erhielt, flößten ihm große Achtung und Freundschaft für Herrn von Treville ein. Später schlug sich Herr von Treville 5-mal während seiner ersten Reise nach Paris mit anderen. Seit dem Tode des seligen Königs bis zur Volljährigkeit des Jungen, ohne die Kriege und Belagerungen zu rechnen, 7-mal und seit dieser Volljährigkeit bis auf den heutigen Tag 100-mal. Nun ist er trotz der Edikte, der Ordonnanzen und der Urteilssprüche Kapitän der Musketiere, das heißt Anführer einer Legion von Cäsaren, welche der König sehr hoch achtet und der Kardinal fürchtet. Er, der, wie jedermann weiß, sich sonst vor nichts zu fürchten pflegt. Mehr noch, Herr von Treville nimmt 10.000 Taler jährlich ein. Das ist also ein sehr vornehmer Herr. Er hat angefangen wie du. Besuche ihn mit diesem Briefe und richte dein Benehmen nach seinen Vorschriften ein, damit es dir ergehe wie ihm. Wonach Herr D'Artagnan, der Vater, seinem Sohne seinen eigenen Degen umgürtete, ihn zärtlich auf beide Wangen küsste und ihm seinen Segen gab. Das väterliche Zimmer verlassend, fand der junge Mann seine Mutter, welche ihn mit dem berühmten Rezepte erwartete, zu dessen häufiger Anwendung die soeben erhaltenen Ratschläge ihn nötigen sollten. Der Abschied war von dieser Seite länger und zärtlicher als von der anderen. Nicht als ob Herr D'Artagnan seinen Sohn, der sein einziger Sprössling war, nicht geliebt hätte. Herr D'Artagnan war ein Mann, und er hätte es als eines Mannes unwürdig erachtet, sich seiner Rührung hinzugeben, während Frau D'Artagnan Weib und mehr noch Mutter war. Sie weinte im Übermaß, und zum Lobe von Herrn D'Artagnan müssen wir sagen, dass er, trotz seiner Anstrengungen, ruhig zu bleiben, wie es ein zukünftiger Musketier sein sollte, von der Natur hingerissen wurde und eine Menge Tränen vergoss, von denen er nur mit großer Mühe die Hälfte verbergen konnte. Am demselben Tage begab sich der junge Mann auf den Weg, ausgerüstet mit den 3 väterlichen Geschenken, welche, wie gesagt, aus 15 Talern, dem Pferde und dem Briefe an Herrn von Treville bestanden. Die Ratschläge waren, wie man sich wohl denken kann, in den Kauf gegeben worden. Mit einem solchen Vademecum erschien D'Artagnan in moralischer wie in physischer Beziehung als eine getreue Kopie des Helden von Cervantes, mit dem wir ihn so glücklich verglichen, als wir uns durch unsere Geschichtsschreiberpflichten veranlasst sahen, sein Bild zu entwerfen. Don Quixote hielt die Windmühlen für Riesen und die Schafe für Armeen. D'Artagnan nahm jedes Lächeln für eine Beleidigung und jeden Blick für eine Herausforderung. Demzufolge hielt er die Faust von Tarbes bis Meung geschlossen und fuhr wenigstens 10-mal des Tages an seinen Degenknopf. Die Faust traf indessen keinen Kinnbacken und der Degen kam nicht aus der Scheide. Nicht, als ob der Anblick der unglücklichen gelben Meere nicht oftmals ein Lächeln auf den Gesichtern der Vorübergehenden hervorgerufen hätte, aber da über dem Klepper ein Degen von achtungswerter Größe klirrte und über diesem Degen ein sehr wildes und stolzes Auge glänzte, so unterdrückten die Vorübergehenden ihre Heiterkeit, oder wenn diese Heiterkeit mächtiger wurde als die Klugheit, so suchten sie wenigstens, wie die antiken Masken, nur auf einer Seite zu lachen. D'Artagnan blieb also majestätisch und unverletzt in seiner Empfindlichkeit bis zu dem unseligen Städtchen Meung. Hier aber, als er an der Türe des Freimüllers vom Pferde stieg, ohne dass irgendjemand, Wirt, Kellner oder Hausknecht, erschien, um ihm den Steigbügel am Auftritt zu halten, erblickte D'Artagnan an einem halb geöffneten Fenster des Erdgeschosses einen Edelmann von schöner Gestalt und vornehmen Aussehen mit leicht gerunzeltem Gesichte, der mit 2 Personen sprach, welche ihm mit großer Untertänigkeit zuzuhören schienen. D'Artagnan glaubte natürlich, seiner Gewohnheit gemäß, der Gegenstand des Gespräches zu sein und horchte. Diesmal hatte sich D'Artagnan nur zur Hälfte getäuscht. Es war zwar nicht von ihm die Rede, aber von seinem Pferde, dessen Eigenschaften der Edelmann seinen Zuhörern aufzählte, und da diese Zuhörer, wie gesagt, große Ehrfurcht für den Erzähler zu hegen schienen, so brachen sie jeden Augenblick in ein neues, schallendes Gelächter aus. Da nun ein halbes Lächeln hinreichte, um den jungen Mann zum Zorn zu reizen, so begreift man leicht, welchen Eindruck eine so geräuschvolle Heiterkeit auf ihn hervorbringen musste. D'Artagnan wollte sich jedoch vorerst von der Physiognomie des Frechen Rechenschaft geben, der es wagte, sich über ihn lustig zu machen. Er heftete seinen Blick voll Stolz auf den Fremden und erkannte in ihm einen Mann von 40 bis 45 Jahren, mit schwarzen, durchdringenden Augen, bleicher Gesichtsfarbe, unter vortretender Nase und schwarzen, vollkommen zugestutzten Schnurrbart. Derselbe trug ein Wams und veilchenblaue Beinkleider mit Schnürnesteln von ähnlicher Farbe. Dieses Wams und diese Beinkleider schienen, obwohl neu, doch zerknittert, wie lange in einem Mantelsack eingeschlossene Reisekleider. D'Artagnan machte alle seine Bemerkungen mit der Geschwindigkeit des schärfsten Beobachters und ohne Zweifel von einem instinktartigen Gefühle angetrieben, das ihm sagte, dieser Fremde müsste einen großen Einfluss auf sein zukünftiges Leben ausüben. Da nun in dem Moment, wo D'Artagnan sein Auge auf den Edelmann mit der veilchenblauen Hose heftete, dieser Herr in Beziehung auf die Bernische Meere eine seiner gelehrtesten und tiefsten Erläuterungen zum Besten gab, so brachen seine Zuhörer in ein schallendes Gelächter aus und er selbst ließ sichtbar gegen seine Gewohnheit, wenn man so sagen darf, ein bleiches Lächeln über sein Antlitz schweben. Diesmal konnte kein Zweifel entstehen. D'Artagnan war wirklich beleidigt. Erfüllt von dieser Überzeugung, drückte er sein Barett tief in die Augen und drückte, indem er sich Mühe gab, einige von den Hofmienen nachzuahmen, die er in der Gascogne bei reisenden vornehmen Herren aufgefangen hatte, eine Hand auf das Stichblatt seines Degens, die andere auf die Hüfte gestützt vor. Leider verblendete ihn der Zorn immer mehr, je mehr er vorschritt, und statt einer würdigen, stolzen Rede, die er in sich zu seiner Herausforderung vorbereitet hatte, fand er an seiner Zungenspitze nichts mehr als eine plumpe Persönlichkeit, die er mit einer wütenden Gebärde begleitete. »He, mein Herr«, rief er, »mein Herr, der ihr euch hinter jenem Laden verbergt, ja, ihr, sagt mir doch ein wenig, über wen ihr lacht, und wir lachen dann gemeinschaftlich.« Der Edelmann richtete langsam die Augen von dem Pferde auf den Reiter, als ob er einige Zeit bedürfte, um zu begreifen, dass so seltsame Worte an ihn gesprochen würden. Da ihm sodann kein Zweifel mehr übrig blieb, so runzelte er leicht die Stirne und antwortete nach einer ziemlich langen Pause mit einem nicht zu beschreibenden Ausdrucke von Ironie und Keckheit Herrn D'Artagnan: »Ich spreche nicht mit euch, mein Herr.« »Aber ich spreche mit euch, mein Herr«, rief der junge Mann, ganz außer sich über die Mischung von Frechheit und guten Manieren, von Anstand und Verachtung. Der Unbekannte betrachtete ihn noch einen Augenblick mit seinem leichten Lächeln und zog sich langsam vom Fenster zurück, ging dann aus dem Wirtshause, näherte sich D'Artagnan bis auf 2 Schritte und blieb vor dem Pferde stehen. Seine ruhige Haltung und seine spöttische Miene hatten die Heiterkeit von denjenigen vermehrt, mit denen er plauderte und welche an dem Fenster geblieben waren. Als D'Artagnan ihn auf sich zukommen sah, zog er seinen Degen einen Fuß aus der Scheide. »Dieses Pferd ist offenbar oder war vielmehr in seiner Jugend Goldfuchs«, sprach der Unbekannte, während er in den begonnenen Untersuchungen fortfuhr, und wandte sich dabei an seine Zuhörer am Fenster, ohne dass er nur im geringsten die Erbitterung von D'Artagnan zu bemerken schien. »Es ist eine in der Botanik sehr bekannte, aber bis jetzt bei den Pferden sehr seltene Farbe.« »Wer über das Pferd lacht«, rief der Nebenbuhler von Treville wütend, »würde es nicht wagen, über den Herrn zu lachen.« »Ich lache nicht oft, mein Herr«, erwiderte der Unbekannte, »wie ihr selbst an meinen Gesichtszügen wahrnehmen könnt. Aber ich halte etwas darauf, mir das Vorrecht zu lachen, so oft es mir beliebt, zu wahren.« »Und ich«, rief D'Artagnan, »ich will nicht, dass irgendjemand über mich lache, wenn es mir missfällt.« »In der Tat, mein Herr«, erwiderte der Unbekannte, ruhiger als je, »nun denn, das ist gar recht und billig.« Und auf seinen Fersen sich drehend, schickte er sich an, durch das große Tor in das Gasthaus zurückzukehren, wo D'Artagnan ein völlig gesatteltes Pferd wahrgenommen hatte. Aber D'Artagnan besaß nicht den Charakter, mit dem es ihm möglich gewesen wäre, einen Menschen, der die Frechheit gehabt hatte, über ihn zu spotten, loszugeben. Er zog seinen Degen gänzlich aus der Scheide und fuhr fort, seinen Streit zu verfolgen. »Umgedreht, mein Herr Spötter, damit ich euch nicht auf den Rücken schlage.« »Mich schlagen? Mich?« sagte der andere, sich auf den Fersen umdrehend, und schaute den jungen Mann mit ebenso großer Verwunderung als Verachtung an. »Auf, mein Lieber, ihr seid ein Narr.« Dann fuhr er mit leiser Stimme und als ob er mit sich selber spräche, fort: »Das ist ärgerlich. Was für ein Fund für seine Majestät, welche auf allen Seiten Leute sucht, um die Musketiere zu rekrutieren.« Er hatte kaum vollendet, als D'Artagnan einen so wütenden Schlag mit der Spitze seines Degens nach ihm führte, dass er ohne Zweifel, wenn er nicht einen sehr raschen Sprung rückwärts gemacht, zum letzten Mal gescherzt hätte. Der Unbekannte sah jetzt, dass die Sache über den Spaß hinausging, zog seinen Degen, begrüßte seinen Gegner und nahm eine Fechterstellung ein. Aber in demselben Augenblick fielen seine 2 Zuhörer in Begleitung des Wirtes mit Stöcken, Schaufeln und Feuerzangen über D'Artagnan her. Dies gab dem Angriffe eine so rasche und vollständige Diversion, dass der Gegner von D'Artagnan, während sich dieser umwandte, um gegen einen Hagel von Schlägen Widerstand zu leisten, den Degen mit derselben Gelassenheit einsteckte und aus einem darstellenden Mitgliede, das er beinahe geworden wäre, wieder Zuschauer des Kampfes wurde. Eine Rolle, der er sich mit seiner gewöhnlichen Unempfindlichkeit entledigte. Nichtsdestoweniger murmelte er durch die Zähne: »Die Pest über alle Gascogner! setzt ihn wieder auf sein orangefarbenes Pferd und er mag zum Teufel gehen. »Nicht ohne dich getötet zu haben, Feiger«, rief D'Artagnan, während er sich so gut als möglich und ohne einen Schritt zurückzuweichen gegen seine drei Feinde, die ihn mit Schlägen überfluteten, zur Wehr setzte. »Abermals eine Gasconade«, murmelte der Edelmann. »Bei meiner Ehre, diese Gasconier sind unverbesserlich.« »Setzt also den Tanz fort, da er es durchaus haben will. Wenn er einmal müde ist, wird er schon sagen, es sei genug.« Aber der Unbekannte wusste noch nicht, mit was für einem hartnäckigen Menschen er es zu tun hatte. D'Artagnan war nicht der Mann, der Gnade gefordert hätte. Der Kampf dauerte also noch einige Sekunden fort, doch endlich ließ D'Artagnan erschöpft seinen Degen fahren, den ein Schlag mit einer Heugabel entzweibrach. Ein anderer Schlag, welcher seine Stirne traf, schmetterte ihn beinahe zur selben Zeit blutend und fast ohnmächtig nieder. In diesem Augenblick lief man von allen Seiten auf den Schauplatz. Der Wirt befürchtete ein ärgerliches Aufsehen und trug den Verwundeten mit Hilfe von einigen Kellnern in die Küche, wo man ihm Pflege angedeihen ließ. Der Edelmann aber hatte seinen früheren Platz wieder an dem Fenster eingenommen und betrachtete mit einer gewissen Ungeduld die umherstehende Menge, welche ihm durch ihr Verweilen einen großen Verdruss zu bereiten schien. »Nun, wie geht es dem Wütenden?« sagte er, indem er sich bei dem Geräusche, verursacht durch das Öffnen der Türe, umkehrte und an den Wirt wandte, der sich nach dessen Befinden erkundigt hatte. »Eure Exzellenz ist gesund und wohlbehalten?« fragte der Wirt. »Ja, vollkommen wohl und gesund, mein lieber Wirt, und ich frage euch, was aus unserem jungen Menschen geworden ist.« »Es geht besser mit ihm«, erwiderte der Wirt, »er ist in Ohnmacht gefallen.« »In der Tat«, sprach der Edelmann. Doch ehe er in Ohnmacht fiel, raffte er alle seine Kräfte zusammen, rief nach euch und forderte euch heraus. »Aber dieser Bursche ist also der Teufel in Person«, rief der Unbekannte. »Nein, Eure Exzellenz, er ist nicht der Teufel«, entgegnete der Wirt mit einer verächtlichen Grimasse. »Denn während seiner Ohnmacht haben wir ihn durchsucht und in seinem Päckchen nicht mehr als ein Hemd, in seiner Börse nicht mehr als 12 Taler gefunden, was ihn jedoch nicht abhielt, kurz bevor er in Ohnmacht fiel, zu bemerken, wenn dergleichen in Paris geschehen wäre, müsstet ihr dies sogleich bereuen, während ihr es hier erst später bereuen würdet. Dann ist es irgendein verkleideter Prinz von Geblüt«, sagte kalt der Unbekannte. »Ich teile euch dies mit, mein gnädiger Herr«, versetzte der Wirt, »damit ihr auf eurer Hut sein möget.« »Und er hat niemand in seinem Zorn genannt?« »Allerdings, er schlug an seine Tasche und sagte, wir wollen sehen, was Herr von Trevet zu der Beleidigung sagen wird, die seinem Schützling widerfahren ist.« »Herr von Trevet«, sprach der Unbekannte mit wachsender Aufmerksamkeit. Er schlug an seine Tasche, während er den Namen des Herrn von Treville aussprach. »Seht, mein lieber Wirt, in das euer junger Mann in Ohnmacht lag, habt ihr sicher nicht versäumt, ein wenig in diese Tasche zu schauen. Was fand sich darin?« »Ein Brief mit der Adresse von Herrn de Treville, Kapitän der Musketiere.« »In der Tat. Es ist, wie ich eurer Exzellenz zu sagen, die Ehre habe.« Der Wirt, welcher eben nicht mit sehr großer Scharfsinnigkeit begabt war, gewahrte den Ausdruck nicht, den seine Worte der Physiognomie des Unbekannten gaben. Dieser entfernte sich von dem Gesimse des Kreuzstocks, auf das er sich bis jetzt mit dem Ellenbogen gestützt hatte, und faltete die Stirne wie ein in Unruhe versetzter Mensch. »Teufel«, murmelte er zwischen den Zähnen, »sollte mir Treville diesen Gasconier geschickt haben? Er ist noch sehr jung, aber ein Degenstich bleibt ein Degenstich, welches Alter auch derjenige haben mag, der ihn versetzt, und man misstraut weniger einem Kinder als jedem anderen. Zuweilen genügt ein schwaches Hindernis, um einem großen Plane in den Weg zu treten.« Und der Unbekannte versank in ein Nachdenken, das einige Minuten währte. »Hört einmal, Wirt«, sagte er, »werdet ihr mich nicht von diesem Wütenden befreien? Ich kann ihn mit gutem Gewissen nicht töten, und dennoch«, fügte er mit einem kalt drohenden Ausdrucke bei, »ist er mir unbequem. Wo verweilt er? In dem ersten Stockwerke, in der Stube meiner Frau, wo man ihn verbindet. Seine Kleidungsstücke und seine Tasche sind bei ihm. Er hat sein Wams nicht ausgezogen. Alles dies blieb im Gegenteil unten in der Küche. Aber wenn euch dieser junge Laffe unbequem ist, gewiss, er veranlasst in eurem Gasthause ein Ärgernis, das ehrliche Leute nicht werden aushalten können. Geht hinauf, macht meine Rechnung und benachrichtigt meinen Lakai. Wie, der gnädige Herr verlässt uns schon? Ihr wisst es wohl, da ich euch Befehl gegeben habe, mein Pferd zu satteln, hat man mir nicht Folge geleistet? Allerdings, und das Pferd steht völlig zur Abreise aufgezäumt unter dem großen Tore, wie eure Exzellenz selbst hat sehen können. Das ist gut. Tut, was ich euch gesagt habe. Oh weh, sprach der Wirt zu sich selbst. Sollte er vor dem kleinen Jungen Bange haben? Aber ein gebieterischer Blick des Unbekannten machte seinen Gedanken rasch ein Ende. Er verbeugte sich demütig und ging ab. »My Lady soll diesen Burschen nicht gewahr werden«, fuhr der Fremde fort. »Anmerkung, wir wissen sehr wohl, dass der Ausdruck »My Lady« nur gebräuchlich ist, wenn der Familienname darauf folgt, aber wir finden ihn so im Manuskripte und können keine Veränderung auf uns nehmen. Alexander Dumas«, Ende der Anmerkung. »Sie muss bald vorüberkommen«, bereits zögert sie etwas. Entschieden ist es besser, wenn ich zu Pferde steige und ihr entgegenreite. Könnte ich nur erfahren, was dieser an Treville gerichtete Brief enthält? Und fortwährend murmelnd wandte sich der Fremde nach der Küche. Während dieser Zeit war der Wirt, der nicht daran zweifelte, dass die Gegenwart des jungen Menschen den Unbekannten aus seiner Herberge triebe, zu seiner Frau hinaufgegangen und hatte D'Artagnan hier wieder seiner Sinne Meister gefunden. Er machte ihm begreiflich, die Polizei könnte ihm einen schlimmen Streich spielen, da er mit einem vornehmen Herrn Streit angefangen hätte. Denn nach der Meinung des Wirtes konnte der Unbekannte nur ein vornehmer Herr sein und bestimmte ihn, trotz seiner Schwäche, aufzustehen und seinen Weg fortzusetzen. Halb betäubt, ohne Wams und den Kopf mit Leinwand umwickelt, stand D'Artagnan auf und fing an, von dem Wirte getrieben, hinabzusteigen. Aber als er in die Küche kam, war das Erste, was er bemerkte, sein Herausforderer, welcher ruhig an dem Fußtritte einer schweren, mit zwei plumpen normannischen Pferden bespannten Karosse plauderte. Die Person, mit der er sprach, war eine Frau von 20 bis 22 Jahren, deren Kopf in dem Kutschenschlag eingerahmt schien. Wir haben bereits erwähnt, mit welch raschem Forschertalent D'Artagnan eine Physiognomie aufzufassen wusste. Er sah also mit dem ersten Blicke, dass die Frau jung und hübsch war. Diese Schönheit fiel ihm umso mehr auf, als sie eine in den südlichen Gegenden, welche D'Artagnan bis jetzt bewohnt hatte, ganz fremde Erscheinung war. Es war eine Blonde mit langen, auf die Schultern herabfallenden Locken, großen, schmachtenden blauen Augen, rosigen Lippen und Alabasterhänden. Sie sprach sehr lebhaft mit dem Unbekannten. »Also befiehlt mir seine Eminenz«, sagte die Dame, »sogleich nach England zurückzukehren und ihn zu benachrichtigen, wenn der Herzog London verlassen hat.« »Und was meine übrigen Instruktionen betrifft?«, fragte die schöne Reisende. »Sie sind in dieser Kapsel enthalten, welche ihr erst jenseits des Kanals öffnen werdet.« »Sehr wohl. Und ihr, was macht ihr?« »Ich kehre nach Paris zurück.« »Ohne das freche Bürschchen zu züchtigen?«, fragte die Dame. Der Unbekannte war im Begriffe zu antworten, aber in dem Augenblick, wo er den Mund öffnete, sprang D'Artagnan, der alles gehört hatte, auf die Türschwelle. »Das freche Bürschchen züchtigt andere«, rief er, »und ich hoffe, dass derjenige, welchen er zu züchtigen hat, ihm diesmal nicht entkommen wird, wie das erste Mal.« »Nicht entkommen wird?«, entgegnete der Unbekannte, die Stirne faltend. »Nein, vor einer Dame, denke ich, werdet ihr es nicht wagen, zu entfliehen.« »Bedenkt«, rief My Lady, als sie sah, dass der Edelmann die Hand an den Degen legte, »bedenkt, dass die geringste Zögerung alles verderben kann.« »Ihr habt recht«, rief der Edelmann, »reist also eurerseits, ich reise meinerseits ebenfalls.« Und die Dame, mit einem Zeichen des Kopfes begrüßend, sprang er zu Pferde, während der Kutscher der Karosse sein Gespann kräftig mit der Peitsche antrieb. Die zwei Sprechenden entfernten sich also im Galopp, jedes in einer entgegengesetzten Richtung der Straße. »Eh, eure Rechnung!« schrie der Wirt, dessen Ergebenheit für den Reisenden sich in tiefe Verachtung verwandelte, als er sah, dass er abging, ohne seine Zeche zu bezahlen. »Bezahle, Schlingel!« rief der Reisende stets galoppierend seinem Bedienten zu, der dem Wirt ein paar Geldstücke vor die Füße warf und dann eiligst seinem Herrn nachgaloppierte. »Ah, Feiger! Ah, Elender! Ah, falscher Edelmann!« rief D'Artagnan und lief dem Bedienten nach. Aber der Verwundete war noch zu schwach, um eine solche Erschütterung auszuhalten. Kaum hatte er 10 Schritte gemacht, als ihm die Ohren klangen, eine Blendung sich seine bemächtigte, eine Blutwolke über seine Augen hinzog und er unter dem fortwährenden Ausrufe »Feiger! Feiger! Feiger!« auf die Straße stürzte. »Er ist in der Tat sehr feig«, murmelte der Wirt, indem er sich D'Artagnan näherte und sich durch diese Schmeichelei mit dem armen Jungen zu versöhnen suchte, wie der Held in der Fabel mit seiner Schnecke. »Ja, sehr feig«, sagte D'Artagnan mit schwacher Stimme. »Aber sie ist sehr schön.« »Wer, sie?« fragte der Wirt. »My Lady«, stammelte D'Artagnan und fiel zum zweiten Male in Ohnmacht. »Gleich viel«, sprach der Wirt. »Aber es bleibt mir dieser da, den ich sicherlich einige Tage behalten werde. Das macht immer 11 Taler Gewinn.« Man weiß bereits, dass sich der Inhalt von D'Artagnans Börse gerade auf 11 Taler belief. Der Wirt hatte 11 Tage Krankheit den Tag zu 1 Taler gerechnet, aber er hatte die Rechnung ohne seinen Reisenden gemacht. Am anderen Morgen stand D'Artagnan schon um 5 Uhr auf, ging in die Küche hinab und verlangte außer einigen anderen Inkredenzien, deren Liste uns nicht zugekommen ist, Wein, Öl, Rosmarin und bereitete sich, das Rezept seiner Mutter in der Hand, einen Balsam, mit dem er seine zahlreichen Wunden salbte, erneuerte seine Kompressen selbst und wollte keine Hilfeleistung von Seiten eines Arztes gestatten. Der Wirksamkeit des Zigeunerbalsams und auch ein wenig der Abwesenheit jeden Arztes hatte es D'Artagnan ohne Zweifel zu danken, dass er schon an demselben Abend wieder auf den Beinen und am anderen Tage beinahe völlig geheilt war. In dem Augenblick aber, als er den Rosmarin, das Öl und den Wein bezahlen wollte, die einzige Ausgabe des Herrn, der strenge Diät hielt, während das gelbe Ross, wenigstens nach der Aussage des Wirtes, 3-mal so viel gefressen hatte, als sich vernünftigerweise bei seiner Gestalt voraussehen ließ, fand D'Artagnan in seiner Tasche nur noch seine kleine Sammelbörse, sowie die 11 Taler, welche sie enthielt. Doch der Brief an Herrn von Treville war verschwunden. Der junge Mann suchte anfangs diesen Brief mit großer Geduld, drehte seine Taschen um und um, durchwühlte seinen Mantelsack, öffnete und schloss seine Börse wieder und wieder. Als er aber die Überzeugung gewonnen hatte, dass der Brief nicht mehr zu finden war, geriet er in einen 3. Anfall von Wut, der ihn zu einem neuen Verbrauch von aromatischem Wein und Öl veranlassen sollte. Denn man sah, dass dieser junge Brausekopf sich erbitterte und drohte, er werde alles im Hause kurz und klein schlagen, wenn man seinen Brief nicht fände, ergriff der Wirt einen Spieß, seine Frau einen Besenstiel und sein Aufwärter nahm von denselben Stöcken, welche 2 Tage vorher benutzt worden waren. »Meinen Empfehlungsbrief«, schrie D'Artagnan, »meinen Empfehlungsbrief, oder ich spieße euch alle wie Ortolane.« Unglücklicherweise trat ein Umstand der Ausführung seiner Drohung in den Weg. Sein Degen war erwähntermaßen beim ersten Kampf in 2 Stücke zerbrochen worden, was er völlig vergessen hatte. Als D'Artagnan wirklich vom Leder ziehen wollte, sah er sich ganz einfach mit einem Degenstumpfe von 8 bis 10 Zoll bewaffnet, den der Wirt sorgfältig wieder in die Scheide gesteckt hatte. Den übrigen Teil der Klinge hatte der Herr der Herberge geschickt auf die Seite gebracht, um sich eine Spicknadel daraus zu machen. Diese Enttäuschung dürfte wohl unseren je zornigen jungen Mann nicht zurückgehalten haben. Aber der Wirt bedachte, dass die Forderung, die ein Reisender an ihn stellte, eine völlig gerechte war. »In der Tat«, sprach er und senkte dabei seinen Spieß, »wo ist der Brief?« »Wo ist der Brief?« rief D'Artagnan. »Ich sage euch vor allem, dass dieser Brief für Herrn von Treville bestimmt ist und dass er sich wiederfinden muss. Ist dies nicht der Fall, so wird er schon machen, dass er gefunden wird.« Diese Drohung schüchterte den Wirt vollends ein. Nach dem König und dem Herrn Kardinal war Herr von Treville derjenige Mann, dessen Namen vielleicht am öftesten von den Militären und sogar von den Bürgern wiederholt wurde. Wohl war noch der Vater Josef vorhanden, aber sein Name wurde immer nur ganz leise ausgesprochen. So groß war der Schrecken, den die graue Eminenz einflößte, wie man den Vertrauten des Kardinals nannte. Er warf auch seinen Spieß weit von sich, befahl seiner Frau, dasselbe mit ihrem Besenstiele zu tun und seinen Dienern ihre Stöcke abzulegen, ging mit seinem Beispiel voran und fing an, nach dem verlorenen Briefe zu suchen. »Enthielt dieser Brief etwas Wertvolles?« fragte der Wirt, nachdem er einen Augenblick fruchtlos gesucht hatte. »Heiliger Gott, ich glaube es wohl«, erwiderte der Gascogner, der mit Hilfe dieses Schreibens seinen Weg zu machen hoffte. »Er enthielt mein Glück.« »Anweisungen auf Spanien?« fragte der Wirt unruhig. »Anweisungen auf den Privatschatz seiner Majestät«, erwiderte D'Artagnan, der darauf zählte, er werde durch diese Empfehlung in den Dienst des Königs aufgenommen werden und deshalb ohne zu lügen diese etwas kecke Antwort geben zu können glaubte. »Teufel«, rief der Wirt ganz in Verzweiflung. »Aber daran liegt nichts«, fuhr D'Artagnan mit ganz nationaler Dreistigkeit vor. »Daran liegt nichts. Das Geld kommt gar nicht in Betracht. Der Brief war alles. Ich hätte lieber 1000 Pistolen verloren als diesen Brief. Er würde nicht mehr gewagt haben, wenn er 20.000 gesagt hätte, aber eine gewisse jugendliche Schüchternheit hielt ihn zurück. Ein Lichtstrahl durchdrang plötzlich den Geist des Wirtes, der von einem entsetzlichen Grauen befallen wurde, als er nichts fand. »Dieser Brief ist durchaus nicht verloren«, rief er. »Ach«, seufzte D'Artagnan. »Nein, er ist euch gestohlen worden.« »Gestohlen? Und von wem?« »Von dem Edelmann von gestern. Er ist in die Küche hinabgegangen, wo euer Wams lag, und daselbst allein geblieben. Ich wollte wetten, dass er ihn gestohlen hat.« »Ihr glaubt«, erwiderte D'Artagnan nicht sehr überzeugt, denn er kannte den ganz persönlichen Belang dieses Briefes und sah nichts dabei, was einem anderen nach dem Besitze desselben hätte lüstern machen können. Keiner von den Dienern, keiner von den anwesenden Gästen würde etwas damit gewonnen haben, wenn er sich das Papier zugeeignet hätte. »Ihr sagt also«, versetzte D'Artagnan, »ihr habt diesen frechen Edelmann im Verdacht?« »Ich sage, dass ich vollkommen hiervon überzeugt bin«, fuhr der Wirt vor. »Als ich ihm mitteilte, Eure Herrlichkeit wäre ein Schützling des Herrn von Treville, und ihr hättet sogar einen Brief an diesen erlauchten Herrn, schien er sehr unruhig zu werden und fragte mich, wo dieser Brief wäre, und ging sogleich in die Küche hinab, weil er wusste, dass euer Wams dort lag.« »Dann ist er mein Dieb«, sagte D'Artagnan. »Ich werde mich bei Herrn von Treville darüber beklagen.« »Und Herr von Treville wird sich beim König beklagen.« Hiernach zog er majestätisch 2 Taler aus seiner Tasche, gab sie dem Wirt, der ihn mit dem Hute in der Hand bis vor die Türe begleitete, bestieg wieder sein gelbes Ross, das ihn ohne weiteren Unfall bis zu der Porte Saint-Antoine in Paris trug, wo es der Eigentümer um 3 Taler verkaufte, was sehr gut bezahlt war, in Betracht, dass D'Artagnan dasselbe während des letzten Marsches bedeutend übertrieben hatte. Der Rosttäuscher, welchem D'Artagnan die Mähre gegen erwähnte 9 Livrets abtrat, verbarg auch dem jungen Manne keineswegs, dass er diese außerordentliche Summe nur wegen der Originalität der Farbe des Tieres bezahle. D'Artagnan hielt also zu Fuß seinen Einzug in Paris, trug sein Päckchen unter dem Arme und marschierte so lange umher, bis er eine Stube zu mieten fand, die der Geringfügigkeit seiner Mittel entsprach. Diese Stube war eine Art von Mansarde und lag in der Rue des Fossoyeurs in der Nähe des Luxemburg. Sobald D'Artagnan den Mietpfennig bezahlt hatte, nahm er Besitz von seiner Wohnung und brachte den übrigen Teil des Tages damit hin, dass er an sein Wams und an seine Strümpfe Posamenten annähte, die seine Mutter von einem beinahe 9 Wamse von Herrn D'Artagnan, dem Vater, abgetrennt und ihm insgeheim zugesteckt hatte. Dann ging er auf den Quai de la Forêt, um eine neue Klinge in seinen Degen machen zu lassen. Hiernach kehrte er zum Louvre zurück und erkundigte sich bei dem ersten Musketiere, dem er begegnete, nach dem Hotel von Herrn de Treville, welches in der Rue des Vieux Colombiers lag, das heißt ganz in der Nähe der Wohnung, welche D'Artagnan gemietet hatte. Ein Umstand, der ihm als ein glückliches Vorzeichen für den Erfolg seiner Reise erschien. Zufrieden mit der Art und Weise, wie er sich in Mons benommen hatte, ohne Gewissensbisse in Beziehung auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart bauend, voll Hoffnung für die Zukunft, legte er sich hierauf nieder und schlief den Schlaf des Gerechten. Dieser noch ganz provinzmäßige Schlaf währte bis zur 9. Stunde des Morgens, wo er aufstand, um sich zu dem berühmten Herrn von Treville, der 3. Person des Reiches nach der väterlichen Schätzung, zu begeben. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im August 2025.